Laut der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News beriefen am 24. Mai in der Gemeinde Sosong vom Unterkreis Chojeon im Kreis Songju die Bewohner des Kreises Songju und der Stadt Gimcheon im Bezirk Nordgyeongsang sowie das außerordentliche Maßnahmenkomitee zum Schutz der heiligen Städte vom Wohnbuddhismus Songju eine Pressekonferenz ein und sprachen sich entschieden für den Stopp des Betriebes von Radar für das Raketenabwehrsystem THAAD und für die Unterbrechung von dessen Stationierung aus.